Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Auguste, ein Lustspiel von Raymond Castan. Aus dem Französischen übertragen von Ingeborg Thorsten, Radiobearbeitung Walter Jensen. Die Personen und ihre Darsteller: Auguste, Franz Matter. George Flauel, Wolfgang Schwarz. Jeanne, Rotraud Mundschenk. Françoise Martin, Daniela Dahlhöfer. Renaud Boyer de Lin, Raoul Alster. Albert Chevalier, Hasso Degner. Walter Campanile, Krikor Melikian. Dame am Telefon, Regula Briner. Herr am Telefon, Rolf Schimpf. Portier am Telefon, Peter Kner. Am Xylophon, Gabriel Boucher. Das Stück spielt in Paris und Cannes, wenn Sie wollen, heute. Regie führt Alfons Hoffmann. Köpenick, 25, 30, François Martin, Köpenick, 25. Köpenick, 25, 30? Hier spricht Auguste Roussel. Bitte, Fräulein Martin. Fräulein Martin ist nicht zu Hause. Aber warten Sie, Sie können sie im Büro George Flauel erreichen. Was ist das für ein Büro, bitte? George Flauel, Büro für Public Relation und Filmmanagement. Avenue Richelieu 12. Oh, danke. Ja, da bin ich in nächster Nähe. Ja, ich werde hingehen. Danke. Und, hallo? Hallo? Fräulein Martin ist dort bestimmt zu erreichen. Ja, doch, bestimmt. Danke, danke. George Flauel. Wie spät ist es denn, Jean? 23:45, George. 23:45? Ja, wo bleibt sie denn nur? Françoise Martin? Ja. Keine Ahnung. Sehr merkwürdig. Sehr unangenehm. Was haben wir noch auf unserem Programm heute Vormittag? Du wolltest mir noch die Angaben für Petit diktieren. Ah ja. Romanze zwischen Marilyn Moon und Flor de Cana. Richtig, also fangen wir an. Zu Händen von Herrn Petit, Propagandadirektor der USA-Film in Europa, betrifft Romanze Marilyn Moon, Flor de Cana. Sehr geehrter Herr, ich erlaube mir Ihnen den Plan eines Propagandafeldzuges zur Lancierung des neuen Films von Marilyn Moon zu unterbreiten. Dieser Plan stützt sich auf die Ausnutzung der Romanze zwischen dem großen Star Marilyn Moon und dem argentinischen Milliardär Flor de Cana. Argentinischen Milliardär Flor de Cana. Erster Tag, Ankunft von Marilyn auf dem Flugplatz Orly. Flor de Cana erwartet sie bei der Landung des Flugzeuges mit einem Riesenstrauß Orchideen. Orchideen? Alle Illustrierten werden garantiert Fotos bringen. Fotos bringen. Sag mal, wie war die Nummer von Françoise? Kopernik 2530. Kopernik 2532. Das würde mich doch interessieren, was da los ist. Ja? Hallo, bist du es, Liebling? Was fällt Ihnen ein? Ich bin nicht Ihr Liebling. Wie? Sie sind nicht mein Liebling? Idiot. Sie sind sehr liebenswürdig. Ich glaube, das war die falsche Nummer. Du bist ein bisschen zu aufgeregt in der Sache, Françoise Martin, Gary Johnson. Ja, überlege doch mal, das ist doch ein großartiges Experiment. Ich nehme eine junge Person. Keiner kennt sie. Und in ein paar Stunden kennt sie jeder. Ich lasse ihre Fotos in allen Zeitungen erscheinen. Ich bringe ihr den Ruhm. Jetzt, in dieser Minute, habe ich gewonnen oder verloren. Und ich weiß es nicht. Ist es dann nicht selbstverständlich, dass ich aufgeregt bin? Wenn das Unternehmen gelungen ist, so beweist es vollkommen die Wirksamkeit meines Systems. Und wenn es daneben gegangen ist? Wieso hätte es daneben gehen können? Dein Plan war ganz einfach. Françoise Martin stürzt sich um 11 Uhr von der Alma-Brücke in die Seine. Gary Johnson kommt zufälligerweise vorbei und rettet sie um 11.03 Uhr. Was kann dabei schon schiefgehen? Ja, du hast recht. Da kann an sich nichts schiefgehen. Also zurück zur Sache, Marilyn. Wo sind wir stehen geblieben? Zweiter Tag. Marilyn besichtigt Paris für die Fotografen. Flor de Cana begleitet sie überall hin. Sie gehen Arm in Arm. Dritter Tag. Beim Rennen in Longchamp. Marilyn und Flor de Cana unzertrennlich. Vierter Tag. Die Freundschaft wächst. Flor de Cana und Marilyn dinieren in einem intimen, kleinen Restaurant. Der Besitzer des Lokals hat heimlich einen Fotografen davon verständigt, der sie überrascht, wie sie Händchen halten. Händchen halten. Ja, Händchen halten. Von diesem Augenblick an wird von jeder Zeitung ein Team beauftragt, das die Liebenden auf Schritt und Tritt verfolgt. Und das ist allerhand. Wie? 10:50. Wir müssten doch was gehört haben. Denk doch, sie ist doch bis auf die Knochen nass geworden. Sie muss sich doch umziehen. Also eines steht fest. Ertrunken ist sie nicht. Ja? Ja? Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich Sie störe. Mein Name ist Auguste Roussel. Ich möchte Fräulein Françoise Martin sprechen. Bedauere, sie ist nicht da. Schade. Entschuldigen Sie vielmals. Ah, dieses Warten macht mich verrückt. Ich will dich nicht kränken, George, aber die Idee mit dem Sprung in die Seine von der Alma-Brücke, das ist schon da gewesen. Ja, ich weiß. Trotzdem, diese Idee hat sehr gute Dienste geleistet und wird noch weiterhin gute Dienste leisten. Aber ich habe sie verbessert. Mir genügt es nämlich nicht, dass Françoise nur ins Wasser springt. Sie wird auch noch von Gary Johnson gerettet. Genau in der gleichen Minute, in der 10 Meter entfernt, der Präsident der Republik die Schifffahrtsausstellung eröffnet. Und du kannst Gift darauf nehmen, dass es dort von Journalisten und Fotografen, Radio, Television, Wochenschauen nur so wimmelt. Mit einem Wort, alles ist da, was aus einem unbekannten Starlet einen berühmten Star machen kann. Ja? Ja? Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich Sie noch einmal störe. Aber sind Sie sicher, dass sie kommt? Wer? Fräulein Martin. Wer sind Sie denn? Ich stellte mich bereits vor. Auguste Roussel. Aha. Ich bin Bankangestellter bei der BLDI, Zweigstelle 13 in der Avenue. Ich bedauere, aber ich habe mein Konto bei der Kreditbank. Und außerdem kommen Sie jetzt im ungünstigsten Moment. Ich bitte um Entschuldigung, aber könnte ich dann bei Ihnen Nachricht für Fräulein Martin hinterlassen? Jetzt möchte ich wirklich wissen, was Sie von Fräulein Martin eigentlich wollen. Ich möchte Sie um eine kleine Gefälligkeit bitten. Kommen Sie später wieder. Es ist nur... Es eilt. Ich habe mich schon ziemlich verspätet. Ich wollte Fräulein Martin bitten, mir eine Bescheinigung zu geben. Was denn für eine Bescheinigung? Um zu bestätigen, was geschehen ist. Ja, was ist denn geschehen? Oh, das ist eine lange Geschichte... Gesundheit. Gesundheit. Danke. Ich habe mich scheinbar erkältet. Anscheinend. Wie meinen Sie? Anscheinend erkältet. Ja, ich habe mich anscheinend scheinbar erkältet. Stellen Sie sich vor, dass Fräulein Martin... Sagen Sie, Sie kennen sie doch gut. Haben Sie nichts bemerkt? Was? Hat sie eine Enttäuschung erlebt? Einen Kummer? Weshalb? Wieso? Nun, weil... Stellen Sie sich vor... Sie wollte Selbstmord begehen vor kaum einer halben Stunde. Ach, Sie waren dort? Ja, aber beruhigen Sie sich, sie wurde gerettet. Ich kann Ihnen sogar sagen, wer sie gerettet hat. So, Sie wissen es schon? Mhm. Gary Johnson. Gary Johnson? Ja, Gary Johnson, der junge Star, der Held von Hollywood. Er war der mutige Retter, der ihr nachgesprungen ist. Aber nein, das war doch ich. Sie? Gesundheit. Moment mal, Sie haben Françoise gerettet? Ja, da kann man von Glück reden. Das nennen Sie Glück? Ja, das will ich Ihnen erklären. Ja, also, bitte erklären Sie aber schnell. George, ich tippe inzwischen drüben den Bericht an Petit. Ja, ist gut, bitte vergiss nichts. Nein. Also? Also stellen Sie sich vor, heute Vormittag gegen 10:45 hat mich mein Vorgesetzter gebeten, zu einem Kunden in die Rue Jean Goujon zu gehen, um einen Irrtum richtig zu stellen. Ich sage mir... Du gehst zu Fuß, es wird dir gut tun, ein bisschen zu laufen. Ich flehe Sie an, laufen Sie rascher. Ich komme also zur Alma-Brücke. Endlich. Ach, war das ein Gewühl. Presseautos, Journalisten, Television. Und ich sage zu mir, was ist da wohl los? Bestimmt ein Unfall. Aber nein, es war der Präsident der Republik, der gerade ankam, um die Schifffahrtsausstellung zu eröffnen. Ja, ja. Ja, weiter. Ich überquere also die Brücke. Na, endlich. Ja, seien Sie doch nicht so nervös, ich habe Ihnen doch gesagt, dass sie gerettet wurde. Ich erblicke einen Mann neben mir und sage mir, halt. Diesen Kopf hast du schon irgendwo gesehen. Aber der Name fällt mir nicht ein. Ich sage zu mir, das ist kein Kunde der Bank. Und Sie haben ja eben seinen Namen genannt. Das war Gary Johnson. Kommen Sie zur Sache oder ich vergesse mich. Moment. Gerade in dem Augenblick, da ich Gary Johnson anschaue, ohne ihn zu erkennen, klettert eine junge Frau auf das Geländer und stürzt sich in die Seen. Aber das sage ich Ihnen. Da gab es keinen Präsidenten der Republik, kein Gary Johnson. Sie war noch nicht im Wasser und ich war auch schon drin. Und Gary Johnson? Ich schwamm auf sie zu. Ich nahm sie am Kinn. Wie ich es in einem Kulturfilm gesehen habe. Die Unglückliche wehrte sich. Nicht sie, sagte sie, nicht sie. Die Arme schien wütend zu sein. Sie wollte unbedingt sterben. Es gelang mir aber, sie ans Ufer zu bringen. Das reicht, danke. George, mein armer George. Es hat nicht geklappt. Ich weiß, mein Liebling, ich weiß alles. Guten Tag, Fräulein Martha. Sie sind da, Sie! Ja. Oh, wie konnten Sie sich unterstehen, mich zu retten? Ja, aber hören Sie, Sie wollten sich doch ertränken. Aber nein, sie schwimmt ausgezeichnet. So? Ja, das wusste ich nicht. Ich habe nicht nachgedacht. Ja, Sie springen bei der kleinsten Gelegenheit ins Wasser, ohne nachzudenken, was das für Folgen haben kann. Ja, das ist doch selbstverständlich. Wenn Sie nur eine Minute gewartet hätten, wäre mir ein anderer nachgesprungen. Woher wissen Sie das? Wieso ich es weiß? Es war doch arrangiert. Arrangiert? Von wem? Von mir, Herr Roussel, von mir. Ich habe einen Retter bestellt, der ins Wasser gesprungen wäre, um die junge Dame zu retten. Sie haben also gewusst, dass sie sich ins Wasser stürzen werden? Aber selbstverständlich. Das ist etwas, das ich nicht begreifen kann. Herr Roussel, der Selbstmord von Fräulein Françoise Martin war von meinem Büro genauestens vorbereitet. Und Sie können mir glauben, dass ich nicht einen Selbstmord arrangiere, ohne gleichzeitig die Rettung zu organisieren. Wissen Sie, wer mich gerettet hätte, wenn Sie sich nicht dummerweise vorgedrängt hätten? Nein. Gary Johnson. Der große Hollywood-Star. Gary Johnson? Ja. Ach, deshalb war er dort. Und jetzt stellen Sie sich vor, wenn Fräulein Martin von Ihnen gerettet worden wäre. 200 Journalisten waren am Platz, Fotografen, Filmleute. Die Kameras und Fotoapparate hätten gesurrt. Gary Johnson springt hinein, Gary Johnson springt heraus. Aber Sie haben doch auch von mir Fotos gemacht. Ja, wer sind Sie denn schon für das Publikum im Vergleich zu Gary Johnson? Überlegen Sie mal. Gerettet von Gary Johnson, dem großen Hollywood-Star. Das hätte ihr 200 Fotos auf den Titelseiten der Zeitungen in der ganzen Welt gebracht. Und von dem Augenblick an, wo die Fotos erschienen wären, wäre Fräulein Martin mit einem Schlage berühmt geworden. Ja? Ist das so wichtig? Seine Fotografie auf der Titelseite von... Und ob das wichtig ist, Sie Unglücksrabe? Fräulein Martin wäre in die Reihe der weltberühmten Persönlichkeiten aufgerückt. Der Film hätte sie entdeckt und einen Star aus ihr gemacht. Und das, Herr Roussel, das haben Sie verpatzt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. George, Monsieur Petit ist am Apparat wegen der Affäre Marilyn Moon, Florian. Ah, ja, gut, ich komme. Das ist nicht zu fassen. Das kann ich Ihnen sagen. So bald werde ich Ihnen das nicht verzeihen. Sie machen mich unglücklich, Fräulein Marthe. Was wollen Sie eigentlich hier? Ich wollte Sie nur um eine Bescheinigung bitten, damit ich dem Chef meine Verspätung erklären kann. Denn Sie müssen wissen, ich bin angestellt in der Zweigstelle 13 bei der Bank BLDI. Ich weiß. Sie haben es ja oft genug den Journalisten gesagt. Ich gebe Ihnen die Bescheinigung gleich. Wie war Ihr Name? Auguste Roussel. Danke, das ist sehr nett von Ihnen. Danke. Jetzt friere ich schon wieder. Ich werde auf dem Rückweg noch einen Grog trinken. Geht das so? Ja. Ich unterzeichnete Françoise Martin, bestätige hiermit, dass das. Herr Auguste Roussel hat sich heldenhaft in die Seen gestürzt, um mich zu retten. Ja, das ist aber sehr freundlich. Es kostet mich ja nichts. Ach, Sie schreiben retten mit einem T. Ist das falsch? Ich persönlich schreibe es immer mit zwei Ts, aber das macht nichts. Nochmals vielen Dank. Ich möchte Ihnen noch etwas sagen. Ich konnte wirklich nicht anders handeln, Fräulein Martha. Ich sah Sie, wie Sie sich ins Wasser stürzten und im selben Augenblick, da dachte ich mir, Sie sind viel zu hübsch, um zu sterben. Das ist sehr nett, Herr Roussel. Sie sehen nicht so aus, aber Sie wissen, wie man mit Frauen spricht. Das ist das erste Mal, dass mir jemand so etwas sagt. Sind Sie mir noch immer böse? Sie können ja nichts dafür. Diese Alma-Brücke. Jedes Mal, wenn ich dort vorbeigehe, werde ich an Sie denken. mit Gewissensbissen. Aber vielleicht denken Sie auch gern daran. Ganz sicher. Ich gehe dort 1044 Mal vorbei. Was? Ich meine täglich 4 Mal. Ach so. Ich bitte Sie aufrichtig um Verzeihung, dass ich Ihnen das Leben gerettet habe. Ich meine, dass ich Ihnen das Leben gerettet habe. Ich würde alles tun, damit Sie mir vergeben. Ja, was denn? Sie sind immer noch hier? Ja, ich habe gewartet, um Ihnen auf Wiedersehen zu sagen. Also, auf Wiedersehen, Herr Flower. Adieu. Auf Wiedersehen, Fräulein Marthe. Und entschuldigen Sie mich. So ein Dummkopf. Ich finde ihn nett. Das ist es ja, ein netter Dummkopf. Es gibt nichts Schlimmeres als einen netten Dummkopf. George, da, hier sind die Abendzeitungen. Oh, zeig her, Jeanne, zeig her. Was? Eine Großaufnahme von Roussel über 4 Spalten? Im François? Auguste Roussel, der Held des Tages, der lächelnde Retter der Alma-Brücke. Und schau hier, im Paris-Press. Eine ganze Bildfolge von der Rettung. 6 Fotos. Ein bankangestellter Retter einer jungen Verzweifelten wird vom Präsidenten der Republik beglückwünscht. Und noch 3 Spalten. Das ist der Wahnsinn. Und auf keinem der Fotos bin ich drauf. Guten Morgen, Jeanne. Guten Morgen. Hat Marilyn telefoniert? Nein, aber Petit will, dass du ihn anrufst. Aha, war er wütend? Nein. Also hat er das Foto noch nicht gesehen? Er möchte gerne wissen, was du heute für Marilyn Moon Flor de Cana vorhast. Mhm, gut. Ach, der Idiot hat übrigens auch angerufen. Idiot? Na, dieser Roussel. Höre auf, Roussel einen Idioten zu nennen. Wenn man in 24 Stunden berühmt wird wie er und es 3 Wochen lang bleibt, ist man kein Idiot. Was hat Roussel gesagt? Er will heute vorbeikommen. Das trifft sich gut. Verbinde mich jetzt mit Petit. Hoffentlich hat er die Fotos noch nicht gesehen. Na, hoffentlich. Ja. Ein Moment, Herr Flower möchte Sie gerne sprechen. Hallo, Herr Petit, hier ist Flower, guten Morgen. Guten Morgen. Haben Sie schon die Bildpost gesehen? Nein. Umso besser. Wieso, was gibt's? Was es gibt. Man hat den Busen von Marilyn retuschiert. Man erkennt ihn gar nicht mehr. Das Foto darf sie auf keinen Fall sehen. Das dürfte kaum zu verhindern sein. Sie liest alles. Ach, sie liest alles. Schrecklich, schrecklich. Also bitte bereiten Sie sich schonend darauf vor. Ich werde mir Mühe geben. Gut, dann das heutige Programm für Marilyn und Flor de Cana. Ich beginne jetzt den Nervenkrieg. Das Publikum glaubt, dass Sie wahnsinnig ineinander verliebt sind und heiraten werden. Und heute Abend gehe ich zum Gegenangriff über. Aha. Marilyn erscheint heute Abend auf dem Opernball in Begleitung des Mannes, von dem alle sprechen. Wer soll das sein? Wer das sein soll? Na, hören Sie, Petit, wo leben Sie eigentlich? Ach, meinen Sie etwa diesen... Ja, natürlich, Auguste Roussel. Ah. Ja, das ist sein erster Auftritt. Na, famos. Ist das nicht großartig? Eine glänzende Idee. Ich freue mich, dass Ihnen mein Vorschlag gefällt. Also bis dann, auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Na, was sagst du jetzt? Ist Roussel damit einverstanden? Überlass ihn nur mir. Glaubst du, dass die Leute heute Abend denn Roussel erkennen werden? Ich habe schon vorgebeugt. Um 2 Uhr nachts erscheint Flor de Cana und macht eine Eifersuchtsszene. Ja, bitte. Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich störe. Aber keineswegs, mein lieber Roussel. Wie geht es Ihnen? Ja, wie geht es Ihnen? Danke, viel besser. Fein. Sie sehen, mein erster Besuch gilt Ihnen. Aber reizend von Ihnen. Und er hat mir sogar Blumen mitgebracht. Ja. Wie? Oh, das heißt... Ich werde sie auf meinen Schreibtisch stellen. Ja, aber... Ja, gut, Jeanne, lass uns allein. Ja, ja. Nun, mein lieber... Sind Sie wieder ganz gesund? Wir haben uns große Sorgen um Sie gemacht. Als ich damals von hier zur Bank zurückging, klapperten mir die Zähne. Ja. Abends musste ich ins Krankenhaus. Ja, ja, ja, ja. Lungenentzündung. Mhm, Ich hatte mordsmäßiges Fieber. Mhm, ich erinnere mich ganz genau. In jeder Zeitungsausgabe wurden Ihre Temperaturen mitgeteilt. Und das hat die Leser interessiert? Das hat ganz Europa interessiert. Die Zeitungen, das Radio, das Fernsehen, alle haben nur von Ihnen gesprochen. Das nennt man Berühmtheit. Sie machen sich lustig über mich. Aber nicht im Geringsten. Zugegeben, die Zeitungen haben gerade nichts Besseres in die Finger bekommen. Keine Ministerkrise, keine Mondlandung und so. Doch glauben Sie mir, Sie waren ein dankbares Thema. Fräulein Marthe, geht es gut? Ja, danke. Sie hatte keine Lungenentzündung. Leider. Wie können Sie so etwas sagen? Ich hätte 1 Million darum gegeben, wenn sie krank gewesen wäre. Die ganze Publizität hätte sie bekommen. Guten Tag, George. Ja, guten Tag, Françoise. Guten Tag, Herr Roussel. Das ist nett, dass Sie gekommen sind. Ja, Sie Wüstling, Sie, ja. Sie haben mir gar nicht gesagt, dass Sie mit Françoise hier ein Rendezvous haben. Ich habe ihn gebeten, herzukommen, weil ich Leonie, den Chefredakteur der Christlichen Stimme, getroffen habe. Herr Roussel, bleiben Sie. Das geht auch Sie an. Ich komme gleich wieder zurück. Nun? Leonie will die Geschichte meines Selbstmordes veröffentlichen. Das ist ausgezeichnet. Die Christliche Stimme hat eine Auflage von 250.000. Er hat mir erklärt, dass er eine moralische Geschichte über die jungen Mädchen von heute veröffentlichen will. Die glauben, das wahre Glück liege nur darin, zum Film zu kommen. Und die eines Tages zur Verzweiflung getrieben werden. Fräulein Françoise, mit diesen Blumen will ich mich dafür bedanken, dass Sie mich besucht haben, als ich krank war. Oh. Vorsicht, Sie sind nass. Fräulein Jeanne hatte sie schon ins Wasser gestellt. Er hatte sie Jeanne weggenommen. Sie dachte nämlich, sie wären für Sie. Danke, Herr Roussel. Ich finde das reizend von Ihnen. Aber was soll ich lassen jetzt... Lassen Sie. Ich werde sie wieder in die Vase auf dem Schreibtisch von Fräulein Jeanne stellen. Sie werden sie holen, wenn Sie weggehen, ja? Vergessen Sie sie nicht. Er ist großartig. Er ist rührend. Zurück zu Leonie. Also? So, da bin ich wieder. Was Leonie für seine Leser braucht, der hat es mir selbst gesagt, ist meine Rettung durch einen einfachen jungen Mann, der ehrlich und mutig ist, der im Hintergrund geblieben ist, der sich aber den Sinn des wahren Reichtums bewahrt hat. Sie sehen, es dreht sich wieder alles um Sie, Roussel. Ja, lieber wäre es mir, wenn man nicht mehr von mir sprechen würde. Ohne Sie hat die Geschichte ja gar keinen Sinn. Die Christliche Stimme würde den Artikel überhaupt nicht veröffentlichen. Herr Roussel, Sie können mir doch nicht noch einmal eine Chance verpatzen. Ich möchte Ihnen ja gern gefällig sein. Was muss ich denn tun? Etwas ganz Einfaches. Ihr Leben erzählen. Wem? Einem Journalisten. Ja, das könnte ich nie. Ich verstehe. Seien wir ganz offen. Sie haben Angst, dass Sie sich nicht richtig ausdrücken können. Eben. Also gut, hören Sie zu. Den Reporter werde ich für Sie empfangen. Sie brauchen nur Herrn Flower Ihr Leben zu erzählen und er wird das, was Sie gesagt haben, wiederholen. Ich höre Ihnen zu. Ja, nun gut. Also? Ich fange beim Anfang an. Bitte, ja. Ich bin geboren... Für den Leserkreis der Christlichen Stimme wäre es ideal, wenn Sie Ihr ganzes Leben lang nur vom Unglück verfolgt gewesen wären. Warum denn? Denn jemand, der allen Grund hat, verbittert zu sein und der sich trotzdem seine Nächstenliebe bewahrt hat und fähig ist, sich ins Wasser zu stürzen, um jemanden zu retten, das ist genau das, was die Leser der Christlichen Stimme brauchen. Zum Beispiel werden wir erklären, dass Sie bei der Bank eine unbedeutende Stellung einnehmen, die weit unter Ihren Fähigkeiten liegt. Aber das stimmt ja gar nicht. Ich habe eine sehr gute Stellung. Mit Pensionsberechtigung. Man wird glauben, dass ich unzufrieden bin. Es kann mir passieren, dass ich Unannehmlichkeiten bekomme. Also Sie sind sonderbar. Sie denken ja nur an sich. Sie könnten auch einmal an Fräulein Martin denken. Sie haben mir versprochen, dass Sie alles tun würden, um mir zu helfen. Also gut. Ich bin geboren... Warten Sie, ich habe eine Idee. In Ihrer Jugend, da hatten Sie eine schwere Krankheit. Man hat Sie fast aufgegeben. Vor meiner Lungenentzündung war ich nie krank. Ich hatte nur mal kurz Mumps. Es gibt doch schwere Mumpse. Mumpse mit Komplikationen. Sie waren eben so krank, dass Sie nicht mehr zur Schule gehen konnten. Aber... Jetzt können Sie eine sehr schöne Szene schildern. Das Lebewohl des Lehrers von seinem besten Schüler, die kleinen Geschenke der Kameraden. Aber das ist doch nicht wahr. In der Volksschule war ich immer der Schlechteste meiner Klasse. Herr Roussel, halten wir uns doch nicht mit Kleinigkeiten auf. Also bitte, erzählen Sie doch weiter. Sie haben uns gesagt, dass Sie geboren sind in... Ich bin geboren... Warten Sie. Ich habe eine Idee, eine großartige Idee. Die ist sensationell. Sie waren ein Waisenkind. Genial! Ich? Ein Waisenkind? Also ich flehe Sie an, unterbrechen Sie mich nicht ununterbrochen. Sie waren ganz jung, als Sie weise wurden. Sie sind in einem Waisenhaus erzogen worden. Sagen wir, im Waisenhaus von Saint-Mandé. Die Genauigkeit macht es glaubhaft. Sie hatten eine wunderbare Nonne, Schwester Felicitas, eine Heilige. Sie hat Sie gelehrt, dass man seinen Nächsten mehr lieben muss als sich selbst. Und das haben Sie niemals vergessen. Sie war es, die Sie schwimmen lehrte. Sie haben eine Menge Erinnerungen. Sie erinnern sich an die langen Winternächte in den eiskalten Schlafsälen. Das ist wie aus dem Leben gegriffen. Das ist unmöglich. Bedenken Sie doch, was meine Eltern dazu sagen werden, wenn sie hören, dass ich ein Waisenkind war. Und wenn Sie Ihre Eltern ins Vertrauen ziehen würden? Sagen Sie ihnen, es handle sich um einen Scherz. Herr Flower, und wenn ich Ihnen eine Kindheit in Armut anbiete, würde Ihnen das nicht genügen? Na, das ist weniger gut. Allerdings, warten Sie. Mit den Entbehrungen, den Wohnungen ohne Heizung. Sagen Sie mal, Ihr Vater, hat er getrunken? Nein. Ja, wieso nicht? Doch, ja. Ja, er hat getrunken. Na also. Aber kein Schnaps, sondern Wasser, pures Wasser. Herr Flower, verstehen Sie? Vollkommen, mein Lieber, ich bin doch nicht taub. Wir können also sagen, dass es auch während des Winters in Ihrer Baracke nur Wasser zu trinken gab. Gefrorenes Wasser. Und Sie mussten das Eis aufhacken. Herr Flower. Mein Freund, Sie haben uns genug erzählt. Wir haben einen fantastischen Tatsachenbericht. Ja, ein Bericht ohne Tatsachen. Sie werden mir doch nicht beibringen wollen, wie man ein Leben schildert. Übrigens müssen wir Ihren heutigen Abend vorbereiten. Heute Abend ist Herr Roussel zum Opernball eingeladen. Herrlich! Herr Roussel, sind Sie damit einverstanden? Selbstverständlich. Françoise, ich fürchte, du irrst dich. Herr Roussel wird nicht mit dir auf den Opernball gehen. Du bist kein Star. Und der Held der Almabrücke kann abends nur mit einem Star erster Ordnung ausgehen. Mit Marilyn Moon. Ich finde die Idee gar nicht gut. Ja, ich finde sie sogar geschmacklos. Ich gehe. Adieu! Scheinbar ist sie böse. Anscheinend? Wie? Ja, ja. Anscheinend ist sie scheinbar böse. Ja, aber ich habe es doch nur akzeptiert mit Fräulein Marthe. Ohne sie gehe ich nicht. Ich will sie nicht kränken. Und andererseits würden Sie natürlich Marilyn Moon beleidigen, wenn Sie die Einladung nicht annehmen. Aber ich kenne sie doch gar nicht. Das ist es ja. Sie will unbedingt ihre Bekanntschaft machen. Um sie kennenzulernen, hat sie die Einladung eines Ministers, eines Generals und eines Prinzen ausgeschlagen. Ja, das ist schrecklich. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß genau, was Sie machen sollen. Gehen Sie zum Ball. Mit Marilyn. Noch nie hat sich ein normaler Mann bisher geweigert, mit Marilyn Moon auf einen Ball zu gehen. Ja, und was wird Fräulein Martin dazu sagen? Denken Sie nicht immer an Fräulein Martin. Die denkt an ganz was anderes. Ja, das, die denkt an sich. Ja, das sagen Sie. Ja, natürlich sage ich das. Ich bin vom Gegenteil überzeugt. Haben Sie gesehen, wie ich ihr vorhin die Blumen gab? Die rühren Sie sich benach. Ach, was... Aber hören Sie mal, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Falls Fräulein Martin Ihre Blumen mitgenommen hat, so gehen Sie nicht zum Opernball. Wenn sie sie zurückgelassen hat, so gehen Sie. Einverstanden? Einverstanden. Jeanne, hat Fräulein Martin Ihre Blumen mitgenommen? Ich bin ganz sicher, sie kann sie nicht vergessen haben. Nein, hier sind sie. Na, was habe ich Ihnen gesagt? Gut, Herr Flower, ich gehe mit Marilyn. Nun, sagen Sie mal, wie konnte denn das geschehen, Herr Roussel? Ja, der Herr kam um 1 Uhr nachts. Er sagte sehr unpassende Dinge zu Marilyn. Ich bat ihn, höflich zu sein. Er nahm mir gegenüber eine drohende Haltung ein. Ich wich ihm aus und verpasste ihm einen Kinnhacken. Er fiel um wie ein nasser Sack. K.O. Später habe ich dann erfahren, dass es Herr Flordekaner war. Das war doch ein Fressen für die Reporter. Hier, sehen Sie mal die Zeitungen. Boxkampf in der Oper. Marilyn erklärt, August is wonderful. Sie übertreibt. George, ein Herr René Boyer de Laine möchte dich sprechen. Hast du ihn bestellt? Ja, natürlich. Herr Roussel, bitte warten Sie einen Augenblick nebenan. Ja, ja, so. Jeanne, bitte lass den Herrn herein. Herr Boyer de Laine, bitte. Herr Flower. Herr Boyer de Laine, bitte treten Sie ein. Ich freue mich über Ihren Besuch. Bitte nehmen Sie Platz. Sehr. Ich habe gestern am Telefon nicht meine vollen Titel nennen wollen. Ich bin seit über 30 Jahren Generaldirektor der Presseabteilung der Bank BLDI. Es ist ja nur ein Posten und eigentlich keine Arbeit unter uns. Ich verdanke es meinem Namen. Nun, seit Wochen machen die Zeitungen einen phänomenalistischen Wirbel um einen kleinen Angestellten unserer Zweigstelle 13. Roussel. Ganz recht. Marius Roussel. Auguste Roussel. Wie bitte? Auguste. Auguste. Das spielt doch keine Rolle. Als ich nun der Sache nachging, hörte ich, dass Sie dahinter stehen. Ja, von jetzt werde ich mich aber zurückziehen. Oh, nicht doch. Wir werden es finanzieren. Meine Hochachtung. Der Knockout vom argentinischen Milliardär Floricana ist phänomenalistisch. Sicherlich Ihre Idee. Ganz ausgezeichnet. Zu liebenswürdig, zu liebenswürdig. Nun, jetzt komme ich zum Zweck meines Besuches. Eine der einflussreichsten Persönlichkeiten unseres Aufsichtsrates, Herr Renal, er ist 80 Jahre alt und springlebendig, glaubt, dass die Popularität von Herrn Roussel für die Bank von großem Wert sein kann. Herr Boyer de Laine, wollen Sie, dass ich offen rede? Ich bitte darum. Diesen Reklamefeldzug für Auguste Roussel habe ich nur unternommen, weil ich ganz sicher war, dass sich eines Tages Ihre Bank dafür interessieren würde. Glauben Sie mir, Herr Reinal hat unbedingt recht. Es ist eine Tatsache, dass in den 3 Wochen, seit Auguste Roussel in die Seine gesprungen ist, von der BLDI 10-mal mehr gesprochen wird, was sage ich 10-mal, 100-mal mehr, als seit der Gründung der Bank im Jahre 1852. Ja, ja, ja, Sie haben recht. Also das ist phänomenalistisch. Solange man von Auguste Roussel sprechen wird, wird man auch von Ihrer Bank sprechen. Deswegen bin ich hier. Ich möchte Sie fragen, ob Sie bereit sind, weiter dafür zu sorgen, dass man von Roussel spricht. Das ist ja mein Beruf. Wie viel ist Ihnen die Sache wert? Können Sie mit 5 Millionen Francs im Monat auskommen? 5 Millionen? 5 Millionen? Ja. 5 Millionen, ja. Sie können keine Wunder erwarten. Doch glaube ich, man kann schon einiges machen. Aber man wird jeden Tag von Roussel sprechen. Damit täglich von ihm gesprochen wird, muss er in die Klasse der Prinzen, der Stars, der Milliardäre kommen. Einen Prinzen oder Star können wir natürlich nicht aus ihm machen, aber einen Milliardär. Sie glauben, dass es sehr heiter ist. Nichts ist leichter, als ein Milliardär zu sein. Ja, man kann niemanden zwingen, seine Milliarden zu zeigen. Ja. Herr Boyer de Lain. Herr Flower. Morgen auf der großen Kunstauktion wird Herr Auguste Roussel einen Van Gogh für 40 Millionen kaufen. Einen was? Einen Van Gogh. Ach so, ja, der berühmte Maler, ja. Und das genügt, denke ich, um ihn mit einem Schlage zum Milliardär zu stempeln. Seinen plötzlichen Reichtum können wir vielleicht so erklären. Ja. Einer der großen Aktionäre der BLDI hat auf seinem Totenbett von Augustes Heldentat erfahren und ihm sein ganzes Vermögen vermacht. Nicht wahr? Und auf diese Weise kommt die BLDI schon wieder in aller Mund. Von diesem Augenblick an besucht Auguste Roussel, Deauville, Longchamp, das Maxim. Ja, aber was geschieht mit dem Bild für 40 Millionen? Das verkaufen wir nach Amerika. So. Denn dort gibt es ja auch Leute, die sehr gerne wollen, dass man von ihnen spricht. Ja, ja, natürlich. Aber wenn wir daran verlieren... Die Differenzen schreiben Sie von der Steuer ab. Na, das ist ja einfach phänomenalistisch. Also Renal wird von dieser Idee entzückt sein. Er ist ja zu jedem Spaß bereit. Also, Herr Flower, das Geschäft ist abgemacht. Gut. Selbstverständlich muss das Ganze ganz unter uns bleiben. Natürlich. Die kleinste Indiskretion würde alles zerstören. Ich verstehe. Rufen Sie mich nie an. Und wenn Sie mich brauchen, schicken Sie ein Telegramm. Und ich komme sofort zu Ihnen. Abgemacht. Ab heute haben Sie ein Bankguthaben von 5 Millionen bei uns. Auf Wiedersehen, Herr Van Gogh. Herr Van Flower. Auf Wiedersehen, Herr Van Gogh. Aber ganz unten. Natürlich. Auf Wiedersehen, Herr Van Gogh. Jean! Was gibt es? Jean, es ist erreicht. Wir gehören zur Hochfinanz. Was? Ja. Oh, bravo. Moment. Jetzt habe ich eine Idee. Es ist jetzt 10 vor 12. Ja? Jetzt gehen doch gleich die Büromädchen zum Essen. Stelle dich unten an den Eingang und zeige jeder das Bild von Roussel. Sage ihnen, sobald Roussel herauskommt, sollen sie sich auf ihn stürzen und ihn um sein Autogramm bitten. Gib jeder 200 Francs, verstanden? Ja, verstanden. Ah, da ist ja unser Milliardär. Kommen Sie, mein Lieber, kommen Sie. Das ist eine Katastrophe. Ja, was denn? Haben Sie die Zeitungen gelesen? Natürlich. Die berichten alles, was Sie der christlichen Stimme erzählt haben. Sie haben aus mir ein Waisenkind gemacht. Mein Lieber, ich konnte doch nicht anders. Das ist abscheulich. Das ist doch gar nicht meine Geschichte. Das wird die Sage von Auguste Roussel sein. Aber Sagen gibt es doch nur von Personen, die tot sind. Haben Sie eine Ahnung? Heute gibt es über jede Berühmtheit eine Sage. Wir fabrizieren sie und die Presse fabriziert sie. Sie fabrizieren sie, ohne sich an die Wahrheit zu halten. Das heißt, dass wir eine neue Wahrheit erfinden. Eine Wahrheit, die dem Publikumsgeschmack zusagt. Mein lieber Herr Roussel, ich möchte Sie jetzt darauf aufmerksam machen, dass Sie in Zukunft sehr beschäftigt sein werden. Ich habe eine Menge Einladungen für Sie akzeptiert. Sie werden kaum mehr eine Minute für sich selbst haben. Ab Montag bin ich nicht mehr frei. Ich muss wieder in die Bank. In 24 Stunden sind Sie der berühmteste Mann Frankreichs geworden und Sie wollen zur BLDI zurück? Mein Urlaub ist zu Ende. Wenn Sie auf die BLDI verzichten, biete ich Ihnen pro Monat 200.000 Francs. Das ist 4-mal so viel, wie ich bei der Bank verdiene. Aber die Spesen werden mich auffressen. Die trage ich. Und worin würde meine Arbeit bestehen? Ganz einfach. Sie sind jemand und ich verlange von Ihnen, dass Sie es bleiben. Das ist doch keine Arbeit. Das ist eine Beschäftigung. Wenn Sie wüssten, was es für Zeit kostet, populär zu bleiben. Gerade das stört mich. Aber hören Sie... Nein, Herr Flower, ich möchte an meinen Schalter bei der BLDI zurück. Aber ich verstehe... Ja? Auguste! Da bist du ja! Albert, wie kommst du hierher? Na, deine Hauswirtin hat mir gesagt, wo du steckst. Ach, entschuldigen Sie, Herr... Flower. Mein Schwager. Albert Chevalier. Ich bin der Besitzer der Garage am Marktplatz in Sucy-en-Brie. Ja, was ist denn los? Du scheinheiliger Clown, du glaubst, wir lesen keine Zeitungen, was? Ich habe eine großartige Idee, du. Ich nehme dich mit nach Sucy. Warum? Am Donnerstag wirst du unsere Zuchtviehausstellung eröffnen. Das wird für uns eine kolossale Reklame sein. Was halten Sie davon, Herr... Flower. Flower. Ja, ich bin ganz Ihrer Meinung. Ja, unter uns gesagt, er ist heute das berühmteste Kind unserer Stadt. Er ist noch bekannter als Stravinsky. Stravinsky? Naja, ja, der Fußballer, der Rechtsaußen von Straßburg. Er ist in Sucy-en-Brie geboren. Ah, ja, richtig. Ja. Aber heute hat ihn Auguste weit überholt. Haben Sie den Artikel in der Mittagszeitung gelesen? Gelesen ist gut. Mir kamen die Tränen. Das erweckte alte Erinnerungen. Ach, wie Schwester Felicitas ihn schwimmen lehrte. So, Sie können sich auch daran erinnern. Ja, ja, wir waren ja immer zusammen. Ja. Er war ein so kränkliches Kind, wissen Sie. Und doch immer der Erste in der Klasse. Ich verstehe dich nicht. Um es kurz zu machen, Herr... Chevalier. Herr Chevalier, Ihr Plan mit Herrn Roussel muss ins Wasser fallen. Herr Roussel wird am kommenden Donnerstag wieder hinter seinem Schalter sitzen. Auguste, das ist wohl ein Witz. Am Donnerstag werde ich in der Bank sein. Wenn man sein ganzes Leben so unglücklich war wie du und wenn einem das Schicksal eine solche Chance gibt wie dir, so muss man zugreifen. Schließlich hast du bei der Bank nur eine ganz untergeordnete Stellung. Ja, das ist nicht wahr. Wieso ist das nicht wahr? Ich weiß es. Und übrigens steht es in der Zeitung. Mein lieber Freund, er wird noch viel mehr verpassen als Ihre Zuchtviehausstellung. George? Ja, was geht's dann? Ich habe Petit an der Strippe. Er hat dir etwas Wichtiges zu sagen. Ja, ich komme rüber. Entschuldigen Sie mich einen Moment, meine Herren. Ich muss ernstlich mit dir reden, Auguste. Du kannst nicht in die Bank zurück. Ich mache dich zum Teilhaber meiner Garage. Sie wird deinen Namen tragen. Wir nennen sie Station Auguste Roussel. Sei mir nicht böse, Albert. Ich bleibe in der Bank. Wieso? Ich verstehe dich nicht. Du gehst mit Marilyn ins Theater, schlägst dich mit argentinischen Millionären. Na, du sieh doch ein, der Schalter der BLDI ist kein würdiger Platz für dich. Mein lieber Roussel, ich bin beauftragt, Ihnen einen Vorschlag der USA-Films zu unterbreiten. Wollen Sie Marilyn Moon heiraten? Marilyn Moon? Ja. Heiraten? Ja. Ich? Ja, Sie. Wann hören Sie endlich mit dem Unsinn auf? Das ist kein Unsinn, mein Lieber. Seit seinem K.O. ist Flor de Cana das Gespött von Paris. Marilyn kann ihn nicht mehr heiraten. Und die USA-Films besteht absolut darauf, dass Marilyn heiratet, damit ihr nächster Film einen guten Start hat. Ich werde nur eine Frau heiraten, die ich liebe und die mich liebt. Dann erlauben Sie wohl, dass ich Ihnen sage, dass Sie diese Heirat aus vollkommen egoistischen Gründen ablehnen. Ganz Frankreich würde auf diese Hochzeit stolz sein. Alle würden sich freuen, dass ein kleiner französischer Bürger den Amerikanern das Herz ihres großen Stars gestohlen hat. Herr Roussel, wenn man ein berühmter Mann ist, hat man Verpflichtungen. Diese Heirat ist eine Verpflichtung. Aber ich sage Ihnen schon die ganze Zeit, ich will kein berühmter Mann sein. Herr Roussel, ein herrliches Leben liegt vor Ihnen. Jeden Abend werden Sie Feste feiern. Heute ist die Premiere im Lido. Alles wird da sein. Stars, Schriftsteller, Milliardäre, Mannequins von Dior, mit einem Wort ganz Paris. François Sagan, Onassis, Die Callas, Brigitte Bardot. Brigitte Bardot? Brigitte Bardot, natürlich. Morgen ist die Gala in Marignan. Alles wird da sein. Stars, Schriftsteller, Milliardäre, Mannequins von Dior, mit einem Wort ganz Paris. François Sagan, Onassis. Brigitte Bardot? Brigitte Bardot. Und den Sommer werden Sie in Cannes verbringen. Alles wird da sein. Stars, Schriftsteller, Milliardäre, Mannequins von Dior, ganz Paris. François Sagan. Selbstverständlich. Die Callas, Onassis. Und Brigitte Bardot. Sicher. Mit einem Wort, es sind immer dieselben. Ja, wieso? Ach, es wird sicher amüsanter sein als in Ihrer Bank, glauben Sie. Ich mache dich darauf aufmerksam, ob du willst oder nicht. Du gehst nicht zur Bank zurück. Das wäre ja gelacht. Ich habe bereits deine Kündigung an die Bank geschickt. Was hast du gemacht? Dein Brief ist heute mit der ersten Post in der Bank gewesen. Ja, das ist eine Fälschung. Ich werde es Ihnen sofort sagen. Adieu. So ein Esel. Er verpatzt alles. Wie lange braucht er, um von hier zur Bank in die Avenue abzukommen? Mit der Untergrundbahn eine Dreiviertelstunde, mit dem Taxi 5 Minuten. Also haben wir noch 5 Minuten, um die Situation zu retten. Kennen Sie niemanden bei der BLDI? Aber ja, nur er hat mir verboten, ihn anzurufen. Noch 3 Minuten. Und ich sah mich schon als Schwager von Marilyn Moon. Ich habe seine Unterschrift so wunderbar nachgemacht. Ein Meisterwerk. Oh, entschuldigen Sie. Ja, bitte, bitte, bitte. Hallo? Bitte wer? Ich verstehe nicht. Hallo? Bouy de Lain, Ah, Herr Boyer-Delain, das trifft sich ausgezeichnet. Hören Sie, Herr Flau, ja? Es ist etwas Schreckliches passiert. Ja, was denn? Herr Russell hat uns eine Kündigung geschickt. Ach so, ja, er hat gekündigt, ich weiß. Ja, ja, was? Sie sind bereits informiert? Natürlich. Ja, sagen Sie mir, was soll ich denn tun? Was Sie tun sollen? Sie nehmen die Kündigung an. Gut, wie? Ja, Sie nehmen die Kündigung an und zwar sofort, oder unsere ganzen Pläne fallen ins Wasser. Um Gottes Willen, wer fällt ins Wasser? Unsere ganzen Pläne. Ach so, verstehen Sie? Die Pläne, ja, ja, ja, jetzt verstehe ich. Ich verstehe nicht ganz. Ja, ich rechne auf Sie. Ja, wenn Sie meinen. Ja, natürlich. Danke vielmals. Ich danke Ihnen für die Aufklärung. Oh, bitte, bitte. Ausgezeichnet. Das ist unerhört. Ich kann nicht einmal mehr ruhig über die Straße gehen. Na, August, was ist denn passiert? Du bist ja ganz zerzaust. Ja, als ich aus dem Hause gehen wollte, da wurde ich angefallen. Ein Dutzend junger Mädchen stürzten sich auf mich und verlangten Autogramme. Sie riefen, es lebe Roussel. Dann waren es 50, 100. Ich habe mich mit Mühe und Not gerettet. Der Lohn des Ruhmes, jeder kennt Ihr Gesicht. Ich werde gezwungen sein, mir einen Bart wachsen zu lassen und werde das dem Direktor der Zweigstelle erklären. Das ist nicht mehr nötig, man hat Ihre Kündigung angenommen. Woher wissen Sie das? Der Generaldirektor hat sich selbst die Mühe gemacht, mich davon zu verständigen. Ja, aber die Unterschrift ist doch gefälscht. Die waren so froh, einen Grund zu haben, um Sie loszuwerden. Das lasse ich mir nicht gefallen. Ich werde Ihnen einen Prozess machen. Jetzt können Sie Ihrem Direktor beweisen, dass er sich von einer außergewöhnlichen Persönlichkeit getrennt hat. Na, August. Sie haben recht. Nachdem Ihnen 12 Jahre gute und loyale Dienste nichts weiter bedeuten und die so leicht eine falsche Kündigung hingenommen haben, ja, ich akzeptiere Ihr Angebot, Herr Flower. Herr Roussel, das ist ein vernünftiges Wort. Bravo, August! Also einverstanden, Sie heiraten Marilyn Moon. Das soll Ihnen eine Lehre sein, sich von einem Angestellten wie mir zu trennen. Ausgezeichnet. Und jetzt lächeln Sie, ja? Lächeln, bitte lächeln. Das ist ein Teil Ihres neuen Berufes. Sie gehören jetzt zur High Society von Paris. Zur Crème de la Crème. Sie werden in Cannes heiraten. Es werden Schriftsteller da sein, Künstler, Berühmtheiten, Mannequins. Ja, die Mannequins von Onassis. Ja. Unter allem Brigitte Bardot. Jawohl, darauf bestehe ich. Toll, August. Toll. Ein tolles Appartement hast du hier. Aber nun hör mir zu. Ich bin ja extra nach Cannes nachgereist, um dir den Wagen zu verkaufen. Albert, ich kann nicht einen x-beliebigen Wagen fahren. Ist mir verboten. Frage Herrn Flower. Und der will uns auseinanderbringen. Seitdem du Milliardär bist, kümmerst du dich um deine Familie überhaupt nicht mehr. Ich möchte ja gern, aber es ist unmöglich. Schwindler, was tust du denn schon? Ich tue nichts. Doch das nimmt meine ganze Zeit in Anspruch. Aber wir essen doch zusammen Mittag. Ich bin für die nächsten 3 Wochen besetzt. Meine Tageseinteilung ist genauso geregelt wie ein Fahrplan. Also morgen dann ganz früh? Ja, morgen um 8 bin ich auf dem Golfplatz. Auf dem Golfplatz? Ein Milliardär ist dazu verpflichtet. Aha. Und dann habe ich eine Yacht. Als Milliardär ist man dazu verpflichtet. Zum Glück kann ich in den Club gehen. In den Club? Als Milliardär ist man dazu verpflichtet. Aber das ist Erholung. Da gibt es englische Zeitungen. Du nimmst eine, setzt dich in einen Clubsessel, versteckst dich hinter der englischen Zeitung und schläfst. Das nennt man in den Club gehen. Entschuldigen Sie, Herr Chevalier, aber Ihre Besuchszeit ist abgelaufen. Unser Stundenplan ist heute überlastet. Siehst du? Bye-bye, Albert. Geben Sie ihm doch wenigstens einen Urlaub von 24 Stunden. Ich will daran denken, aber ich kann nichts versprechen. Adieu, August. Adieu. Also, mein Lieber, Sie werden genau 1 Minute vor Beginn des Films von Marilyn im Festspielhaus eintreffen. Wird sie dort sein? Selbstverständlich, denn Sie holen sie in Ihrem Hotel ab. Gut, ich freue mich schon, den Film zu sehen. Bis jetzt habe ich immer nur davon gehört. 10 Minuten nach Beginn der Vorführung werden Sie sich verdrücken und kommen erst 5 Minuten vor dem Ende zurück. Warum? Weil Sie hier ein Rendezvous mit Walter Campanile haben, der von Ihnen Aufnahmen für eine italienische Illustrierte machen will. Das hat doch Zeit. Eben nicht. Die Illustrierte hat eine Auflage von 1 Million. So etwas ist wichtig. Und ich hätte so gern den Film gesehen. Den werden Sie später einmal sehen können. Nach dem Film gehen Sie in die Bar du Soleil. Autogrammstunde. Um 1 Uhr Abfahrt nach Napul, wo die USA Films ein Mittagessen gibt. In diesem Anzug? Ja. Sie werden zwischen Marlene und Elsa Maxwell sitzen. Um 3:30 Uhr kommen Sie zurück und ziehen sich um für den Cocktail. Sehr wichtig, Empfang der sowjetischen Delegation. Und danach komme ich zurück und ziehe mich um. Richtig. Smoking für das intime Diner, das von Farah Diba gegeben wird. 70 Personen. Und danach komme ich zurück und ziehe mich um. Es wird wohl der Frack sein. Nein, Sie gehen auf den Kostümball im Miramar als Heinrich der Dritte. Ist das alles für heute? Wer ist da? François Martin. Oh, Fräulein Martin. Die hat uns gerade noch gefehlt. Ja. Aber kommen Sie doch herein. Welche Überraschung. Wirklich. Eine angenehme Überraschung. Seit wann sind Sie in Cannes? Seit gestern. Das Festspielkomitee hat mich eingeladen. Ach, das ist wunderbar. Herr Flower? Jean? Bitte lassen Sie uns allein. Das ist unmöglich. Nur ein paar Minuten. Es geht nicht. Sie werden sich verspäten. 2 Minuten oder ich streike. Gut. 2 Minuten. Komm, Jean, wir gehen. So. Die sind raus. Wie nett, dass Sie zu mir gekommen sind. Ich wollte eigentlich nicht. Ich habe mir überlegt, ob Sie sich überhaupt noch an mich erinnern werden. Wie könnte ich Sie vergessen? Im Gegenteil. Sie haben nichts mehr von sich hören lassen. Ich weiß von Ihnen alles durch die Zeitungen. Sie sind eine große Persönlichkeit geworden. Glauben Sie mir, Fräulein Marthe, Auguste Roussel, die wichtige Persönlichkeit, von der Sie sprechen, bin ich nicht. Er hat nur mein Gesicht. Er ist der, den die Leute kennen. Aber unter diesem gut geschnittenen Anzug verbirgt sich noch immer der andere. Der Roussel, den Sie kannten. Und der immer noch an Sie denkt. Aber eben dieser Roussel wird Marilyn Moon heiraten. Die 2 Minuten sind um. Sie werden im Festspielhaus erwartet. Es tut mir sehr leid, dass ich Ihnen die entführen muss, Françoise. Kommen Sie mal lieber, kommen Sie. Sie müssen gehen. Könnte ich Fräulein Marthe mitnehmen? Das wäre noch schöner. Das gäbe einen Skandal. Fräulein Marthe, wir sehen uns wieder, ja? Ich bin in 10 Minuten zurück. Sie warten bestimmt auf mich. Aber das geht doch. Versprechen Sie es mir oder ich gehe nicht weg. Abgemacht. Adieu, Fräulein Marthe. Adieu. Na, mein Kleines? Ich freue mich, dich zu sehen. Wollen wir heute Abend zusammen essen? Ich bin nicht frei. Isst du mit einem Produzenten, einem Journalisten oder einem Regisseur? Nein, mit meiner Großmutter. Mir scheint, dass du nicht mehr den richtigen Weg gehst, um was zu erreichen. Morgen können wir doch vielleicht zusammen essen. George, willst du mir etwa den Hof machen? Ist das verboten? Hat jemand das Herz der jungen Dame erobert? Schlecht. Sehr schlecht, um Filmkarriere zu machen. Entschuldigung. Ja, hallo? Herr Boyer de Lain bittet Ihnen, seine Aufwartung machen zu dürfen. Ja, lassen Sie den Herrn herauf. Ich werde ihn empfangen. Danke. Meine liebe Françoise. Ich erwarte Besuch. Verschwinde. Entschuldige mich, ein unerwarteter Besuch. Wir sehen uns bald wieder. Adieu. Guten Tag, Madame, Mademoiselle. Ja, treten Sie ein, Herr Boyer de Lain. Ich begrüße Sie. Sind Sie zur Erholung hier? Nein, geschäftlich, aber in Cannes ist das ja ein Vergnügen. Ja. Herr Flower, ich bin gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass die Herren des Aufsichtsrates ihre Tätigkeit unzureichend finden und sich entschlossen haben, den Vertrag mit Ihnen zu lösen. So? 3 Wochen lang war Herr Renal glücklich. Auguste Roussels Triumph machte ihn verrückt vor Freude. Und dann auf einmal nichts mehr. Gestern sagte sein größter Gegner mit spöttischem Lächeln, mir scheint, die Sache mit Ihrem Roussel wird schlapp. Herr Renal wurde blass und damit war das Urteil über Sie gefällt. Komisch, nicht wahr? Ich will Ihnen mal sagen, was daran komisch ist. Ja? Wenn man seit 3 Wochen nichts mehr über Auguste Roussel gelesen hat, so hat das einen Grund. So? Ich habe alles daran gesetzt, um zu verhindern, dass etwas über ihn in die Presse kommt. Nein. Umso mehr Lärm wird die Bombe machen, die ich morgen zum Platzen bringe. Ach, Sie halten diese Bombe für eine bombastische Bombe? Ja, Herr Boyer de Lain, bombastisch. Und alles wird von Auguste Roussel sprechen? Alles. Aber es macht nichts. Wenn Sie uns im Stich lassen, dann wird meine Bombe nicht platzen. Sie wird nicht platzen? Nein. Was? Sie wird nicht platzen? Sie sagen es. Herr Flower, wenn ich Sie jetzt nicht angetroffen hätte, dann wäre Ihre Bombe doch geplatzt. Ich hätte große Lust, wegen der Engstirnigkeit der Herren der BLDI darauf zu verzichten. Ignorieren Sie es. Das ist nicht so einfach, Herr Boyer de Lain. Das Wort schlapp Kränkt mich sehr. Ich bitte Sie, Herr Flower, lassen Sie die Bombe platzen. Ich bitte Sie, das wird eine solche Freude für Herrn Renal werden. Also gut, vergessen wir Ihren Besuch ganz und gar. Ich bin gekommen und ich habe Sie nicht angetroffen. Und nachdem man ab morgen nur noch von Auguste Roussel sprechen wird, werde ich zu meinen Direktoren zurückkehren und Ihnen erklären, dass ich unter diesen Umständen den Vertrag mit Ihnen nicht lösen wollte. Sie können sich gar nicht vorstellen, mit welcher Ungeduld ich die morgige Zeit Zeitungsausgabe erwarte. Auf Wiedersehen, Herr Flower. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Also dieses kann ein phänomenalistisches Vergnügen. Ja, auf Wiedersehen, Herr Flower. Auf Wiedersehen, Herr Jean. Was gibt's? Jean, wir haben nur wenige Minuten, um eine Bombe zu finden, die die Zeitungen morgen zwingen wird, nur von Roussel zu sprechen. Das ist eine Frage von 5 Millionen oder Tod. So, da sind wir wieder. Fräulein Martha, nehmen Sie Platz. Danke, Auguste. Hat alles geklappt? Ach, das war eine schöne Bescherung. Als ich ankam, hatte der Film bereits begonnen. Ausgezeichnet. Und Marilyn? Ist allein hingegangen. Es ist scheinbar, anscheinend allen aufgefallen. Großartig. Mein lieber Roussel, ich habe eine ganz große Neuigkeit für Sie. Ihre Verlobung mit Marilyn ist aufgelöst. Ah. Na gut. Unter uns. Sie ist eine Mimose. Wegen einer kleinen Verspätung. Das hat damit nichts zu tun. Jeanne, was hältst du von dieser Idee? Nicht schlecht. Naja, das klingt nicht sehr begeistert. Meiner Meinung nach müsste man etwas viel Stärkeres finden. Ja, da hast du recht. Das ist nicht stark genug. Warte. Françoise, eine Chance für dich. Ja? Während der Vorführung des Films von Marilyn war Roussel nicht anwesend. Er flirtete mit einem Starlet. Verlobungsbruch, das gibt den Knall. Und außerdem ist es die Wahrheit. Jeanne, wir müssen eben manchmal auch die Wahrheit sprechen, nicht wahr? Ja. Herr Roussel, ist das nicht großartig? Es mag großartig sein, aber diesmal mache ich nicht mehr mit. Ja, warum denn nicht? Ich will Françoise nicht in diese Angelegenheit verwickeln. Sie kann gar keine bessere Reklame haben, nicht wahr, Françoise? Ja, sicher, das wäre eine Chance für mich. Was? Ja, wenn ich Ihnen dadurch einen Dienst erweisen kann, so will ich es gern tun. Aber nur Ihretwegen. Ich danke Ihnen, Herr Roussel. Pardon, bitte. Ja, hallo? Herr Flau, Herr Campanile ist da. Der Fotograf, ausgezeichnet. Schicken Sie ihn herauf, danke. Ich glaube, ich habe jetzt noch eine bessere Idee. Der Fotograf kommt, um für die Illustrierte ein paar Aufnahmen zu machen. Wir werden ihm etwas ganz Sensationelles bieten. Auguste Roussel küsst seine neue Verlobte, Françoise Martin. Toll! Aber nein. Was? Sie weigern sich? Das Foto wird doch morgen in der ganzen Welt erscheinen. Ja, eben deshalb. Ich will nicht, dass sie kompromittiert wird. Aber im Gegenteil, das ist ja genau das, was sie will. Sie wird berühmt sein. Nicht wahr, Françoise? Klar, für mich wäre das kolossal. Also einverstanden. Wollen Sie mich wirklich küssen, Françoise? Aber sicher, Herr Roussel. Ja? Guten Tag, meine Herrschaft. Ah, Herr Campanile, bitte kommen Sie herein. Wir haben eine Weltsensation für Sie reserviert. Aha. Ja, der erste Kuss der neuen Verlobten. Ah. Dieses Foto wird gleichzeitig den Bruch mit Marilyn und die bevorstehende Heirat mit Françoise anzeigen. Mhm. Sie sind ein Glückspilz. Oh, meine Kollegen werden vor Neid platzen. Wo machen wir die Aufnahmen? Die Aufnahme auf dem Divan. Ausgezeichnet auf dem Divan. Herr Roussel, bitte setzen Sie sich hierher. So, nein, bitte etwas östlicher. So gut. Und jetzt, Herr Roussel, umarmen Sie Ihre Braut. Genauso, als ob wir gar nicht anwesend wären. Los! Nein, das ist zu traurig. Bereitet es Ihnen denn gar kein Vergnügen, Françoise zu umarmen? Ich hoffe doch. Natürlich. Sicher. Einen Augenblick. Wir werden es noch einmal versuchen, ja? Strengen Sie sich ein wenig an, Auguste, mir zuliebe. Also, meine Herrschaften. Aha, diesmal war es besser. Sehen Sie? Könnten Sie nicht etwas verliebter und zärtlicher sein? Einen Augenblick. Wir fangen noch einmal an, ja? Also, los! So, es wird immer besser. Das habe ich gespürt. Mhm. Fangen wir doch einmal an. Also los! Diesmal war es sogar sehr gut. Fangen wir wieder an? Ja. Aber ich möchte jetzt einen ganz leidenschaftlichen Kuss. Drücken Sie Françoise stark an sich. Legen Sie Françoise etwas auf Ihrem Arm zurück. So, ja, los! Ah, das war gut! Fangen wir wieder an? Einen Augenblick. Ich habe nur noch ein Bild übrig. Jetzt möchte ich einen ganz feurigen Kuss. Sie nehmen Françoise in Ihren Arm und küssen sie wild. Einen Augenblick. Ich nehme noch einen Scheinwerfer und mache jetzt eine Großaufnahme, meine Herrschaften. Also, Achtung! Ach, verflixt. Es hat mir die Sicherung rausgehauen. Stockfinster. Die Sicherungen sind draußen im Flur. Komm, Jean, wir bringen das in Ordnung. Ja, ich muss mir auch noch eine neue Lampe holen. Kommen Sie, Herr Rapperdies. Ja, Françoise, fangen wir wieder an. Guten Tag, Fräulein Sand. Guten Tag. Herr Flower. Guten Tag, Herr Boyer de Lain. Ich habe von Ihrer Anwesenheit schon gehört. Ja, aber ich bin inkognito hier. Ach so. Ja, nur ein Wort wollte ich Ihnen sagen. Bravo. Die Hochzeit Françoise Auguste war einfach phänomenalistisch. Das freut mich. Welch ein zauberhaftes Paar. Ja. Dieser Tag ist ein außergewöhnlicher Erfolg. Keine leere Minute. Die Trauung war viel zu kurz. Das ist es ja eben. Die Television stand uns nur 23 Minuten zur Verfügung. Es waren mindestens 100 Fotografen anwesend. 48. George hatte alle Mühe, sie in der winzigen Kapelle unterzubringen. Ja, phänomenalistisch, fantastisch, triumphal, bravo. Ich danke Ihnen, Herr Boyer. Also, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Man darf mich hier nicht sehen. Ich bin inkognito hier. Wir verstehen, ja. Wiedersehen. Na, dem hast du für sein Geld einiges geboten. Ja. Er war ganz aufgelöst. Wo sind denn die beiden? Die sind unten in der Halle, von Bewunderern umringt. Sie geben Autogramme. Ich werde versuchen, sie zu befreien. Nicht mehr nötig, da sind sie schon. Was für ein herrlicher Tag, George. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll. Ein wahres Märchen. Ja, ich bin ein Märchenfabrikant. Durch mich bist du seit 3 Wochen die kleine Französin, die Marilyn den Bräutigam ausgespannt hat. Das war eine Sensation. Das Resultat habt ihr gesehen. Diesen riesigen Menschenauflauf. Mindestens 3000. Und das ist noch nicht alles. Um 19.30 Uhr hat Françoise ein Rendezvous mit dem Fotografen von Paris Match, die dich auf der Titelseite haben wollen. Ja, nun hast du es doch erreicht. Die Titelseite. Auguste, das ist der schönste Tag meines Lebens. Wegen der Titelseite oder wegen unserer Heirat? Wegen allem. Es ist wie ein Traum. Wenn ihr euch nicht nochmals den Leuten draußen zeigt, zerschlagen sie alles. Komm, Auguste. Ich komme ja schon, Liebling. Du siehst, George, wir dachten schon, dass Hochzeiten von Stars nicht mehr interessieren. Bei dieser war alles aus dem Häuschen. Ja, jetzt kommt der Ernst des Lebens. Her mit der Bilanz. Ich habe alles berechnet. Zuschuss vom Verkehrsverein der Côte d'Azur 3 Millionen. Die Rechte für den Kurzfilm in Cinemascope und Farbe 1 Million. Zusammen 4 Millionen. Wie schaut es mit der Hochzeitsreise aus? Ich habe mit der Air Mondiale abgeschlossen. Françoise und Auguste werden mit einer ihrer Maschinen fliegen. Zuschuss 1 Million. 1 Million. Und für die Hochzeitsreise selbst? Sizilien oder die Balearen. Sizilien bietet 1 Million, die Balearen 800.000 Francs. Am besten wäre, wenn Françoise und Auguste nach Sizilien reisen, mit Zwischenstation auf den Balearen. Ja. Damit wird jeder zufriedengestellt. Wir sind bei 7 Millionen. Ausgezeichnet. 7 Millionen. Jeanne, diese Hochzeit ist auch für uns ein bedeutungsvoller Tag. Bis jetzt konnte Auguste Roussel nur dank der BLDI existieren. Doch ab heute steht er auf eigenen Füßen. Jetzt ist er eine echte Berühmtheit. Reich oder arm ist unwichtig. Das ist wahr. Du hast einen neuen Industriezweig entdeckt. Die Auswertung berühmter Persönlichkeiten. Wenn wir das Rendezvous mit Paris Match nicht hätten, wäre Françoise den ganzen Abend auf dem Balkon geblieben. Er hat recht. Beeilen Sie sich, wir müssen noch zum Kosmetiker. Ja. Also gehen wir. Stört es Sie nicht, dass Françoise allein auf der Titelseite sein wird? Gar nicht. Umso besser. Es gibt nämlich Ehepaare, bei denen das zu Streitigkeiten führen würde. Bei uns ist das ganz anders. Wir lieben uns. Was? Wir haben aus Liebe geheiratet. Ich bitte Sie, Sie scherzen? Wir sind doch unter uns. Es sind doch gar keine Journalisten da. Gerade deshalb spreche ich offen. Sie sind entweder undankbar oder zynisch. Und jetzt hören Sie mir gut zu. Eine wirkliche Liebe zwischen Ihnen und Françoise ist einfach unmöglich. Sie werden doch nicht glauben, dass nach all den Anstrengungen, die ich gemacht habe, um Françoise zu lancieren, ich mir nun alles zerstören lasse unter dem Vorwand, dass Sie sie lieben. Ja, aber... Übrigens bin ich ganz ruhig. Sie mögen Françoise vielleicht lieben, aber sie liebt sie nicht. Warum hätte sie mich dann geheiratet? Damit man von ihr spricht. Françoise ist der personifizierte Ehrgeiz. Vergessen Sie doch nicht, dass sie bereit war, sich im tiefsten Winter in die Seine zu stürzen. Ja? Ah, lieber Herr Boyer de Lain. Ach, es ist ungeheuerlich, unglaublich. Ja, was ist denn passiert? Erzählen Sie. Ich lasse Sie allein und gehe zu meiner Frau. Ja? Es ist undenkbar. Und das gerade heute an einem so schönen Tag. Lieber Herr Boyer de Lain, ich bitte Sie, um was handelt es sich? Herr Jean-Baptiste Renal, der größte Aktionär unseres Hauses, dem ich zu Ihnen sandte, dem wir das Unternehmen Auguste Roussel verdanken, er ist tot. Tot? Tot, jawohl, tot. Bei bester Gesundheit. So ein lustiger Mensch. So amüsant tot. Und Sie sind jetzt gekommen, uns mitzuteilen, dass wir nicht mehr mit der Unterstützung der BLDI rechnen können. Nein, nein, es handelt sich nicht darum. Sehen Sie, Herr Brauer, Herr Renal war sehr stolz auf den fantastischen Erfolg der Operation Roussel. Er sagte, das ist der tollste Streich meiner Karriere. Und er sagte auch, dieser Auguste Roussel ist mir irgendwie wie ein Sohn. Und wissen Sie, was er auf dem Sterbebett getan hat? Nun? Er hat ihm sein ganzes Vermögen vermacht. Oh, Auguste Roussel? Ja, da staunen Sie, was? Herr Flauer, sehen Sie, ich hatte recht. François sagte mir eben, dass er mich auch geheiratet hätte, wenn ich weiter ein kleiner Bankbeamter geblieben wäre. Das kann man jetzt leicht sagen. Was meine Milliarden anbelangt, so weiß sie, dass sie Luft sind. Also sehen Sie, nein, François... Nein, nein, Herr Roussel, Sie sind nicht Luft. Herr Flauer, bitte stellen Sie mich vor. Ja, natürlich. Herr Boyer de Lain, Generaldirektor der Presseabteilung der BLDI. Das ist eine große Ehre für mich, Sie kennenzulernen. Ganz meinerseits, Herr Roussel. Ich habe die Ehre, in Ihnen unseren Hauptaktionär zu begrüßen. Wieso? Sie haben geerbt. Von wem? Von Herrn Renal. Kenne ich nicht. Spielt keine Rolle. Das Testament ist unanfechtbar. Wie hoch ist denn die Erbschaft? Herr Roussel, können Sie sich vorstellen, was 20 Milliarden sind? Ich war ja bei der Bank. Das ist eine 2 und 10 Nullen hintendran. Auf alle Fälle ist es ein ungeheures Vermögen, das jetzt Ihnen gehört. Oh, um Gottes Willen, Auguste, kommen Sie doch wieder zu sich, Auguste. George! Ja? Um Gottes Willen, was hast du, Auguste? Bist du krank? Beruhige dich, Françoise. Nur eine kleine Ohnmacht. Er hat gerade erfahren, dass er 20 Milliarden Francs geerbt hat. Echte? Oder solche, die du erfunden hast? Sie könnten nicht echter sein. Oh, Auguste, Liebling, wach auf! Er kommt wieder zu sich. Geht es besser? Hier, ja. Hier, trinken Sie von diesem Cognac. Es geht mir besser. Ist das nicht wunderbar, Liebling? Was werden Sie mit dem vielen Geld machen, Herr Roussel? Was ich damit machen werde? Aber das weiß er doch jetzt noch nicht. Doch, ich weiß es. Sie wissen es schon? Oh, spanne uns nicht auf die Folter, Auguste. Ja. Ich werde mir damit das Leben eines armen Mannes kaufen. Das ist aber sehr gut. Keine Verpflichtungen, keine Hochzeitsreise im Flugzeug, kein Golf mehr und kein Polo. Mit einem Wort, ich will frei sein. Das ist eine wirklich sehr originelle Laune für einen Milliardär. Das gäbe ein großes Fressen für einen Journalisten. Die Presse wird ganze Seiten darüber schreiben. Ja, aber das ist doch gerade das Gegenteil von dem, was ich möchte. Von jetzt an möchte ich unbemerkt bleiben. Sie sind berühmt. Mit Ihren 20 Milliarden können Sie sich alles kaufen, nur das nicht. Mein lieber George, ich habe mit Ihnen zu sprechen. Vor einigen Augenblicken war ich ein falscher Milliardär. Jetzt bin ich ein echter. Das ist ein beträchtlicher Unterschied. Schon möglich, aber das Publikum weiß nichts davon. Richtig, aber Sie wissen es. Bis jetzt war ich Ihr Angestellter und von dieser Minute an werden Sie mein Angestellter sein. Mein Reklamechef. Sein Reklamechef, na, das ist phänomenal. Bravo, Auguste, eine wunderbare Idee. Sie haben Ihren ganzen Scharfsinn eingesetzt, um mich berühmt zu machen. Nun werden Sie aus mir einen Unbekannten machen. Ja, das wird nicht so leicht sein. Ich kann für einen Erfolg nur dann garantieren, wenn Sie mir versprechen, mir blind zu folgen. Wir versprechen es dir. Man muss nämlich sehr geschickt vorgehen. Wenn Sie Ihre Gewohnheiten zu plötzlich ändern, werden sich die Leute wundern. Tun Sie so, als ob nichts passiert wäre. Sie essen heute im Sportring und morgen fliegen Sie zu den Balearen. Dann muss das sein. Aber natürlich. Noblesse oblige. Noblesse oblige, das ist sehr gut. Also einverstanden. Um nun die öffentliche Meinung darauf vorzubereiten, warum ich mir wünsche, ein einfaches Leben zu leben, werden Sie meine Lebensgeschichte erzählen. Sehen Sie, ich hatte eine sehr unglückliche Jugend. Ich war schon ganz jung, ein Waisenkind. Ich erinnere mich an die langen Reihen der Waisenkinder, die grau angezogen waren, wie die Mäuse, von den Nonnen umgeben in ihren Trachten. Im Waisenhaus von Saint-Mandé hatten wir eine wundervolle Nonne, eine Heilige, Schwester Felicitas. Sie war es, die mich schwimmen lehrte. Bevor sie ins Kloster ging, war sie Meisterin im Butterfly-Stil. Übrigens ist da eine Kleinigkeit, die ich Ihnen noch nicht gesagt habe. Ich bin geboren... Schon gut, mein Lieber, schon gut. Das können Sie uns alles beim Diner erzählen. Musik. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.